Labor für Entrepreneurship, zu Gast Joe Dicerva. Spreche ich es richtig aus? Ja, ja. Ein toller Name, Joe Dicerva. Das ist Künstlername. Künstlername, Präsident der Street University. So, jetzt gucken wir mal, uns interessiert ja nicht so sehr jetzt die Pädagogik, was Sie da machen. Sie haben junge Menschen aus, wie man so neudeutsch sagt, sozialen Brennpunkten. Wie hat das alles angefangen? Warum engagieren Sie sich? Wie kamen Sie auf die Idee? Also Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, wie funktioniert sowas? Wie geht das, gerade die allererste Strecke? Wo, wann kam die Idee und wie hat sich so allmählich diese Idee so weiterentwickelt im Kopf, so bis schließlich das Kind dann auch auf die Welt kam? Naja, wie man vermuten kann, durch meine Anwesenheit hat es mit mir zu tun, also mit meiner eigenen Biografie. Ich komme aus Neapel, Italien, bin seit der Mitte der 80er Jahre in Berlin. Damals bin ich regelmäßig geflüchtet aus einer sehr schwierigen, orientierungslos, perspektivlos Situation nach so einem schweren Erdbeben in Neapel. Als Jugendlichen hatte ich Schwierigkeit, dort zu leben. Als junger Künstler auch noch mehr, also hatte ich kaum Möglichkeiten, mich zum Behaupten sozusagen und tätig zu werden. Und bin dann nach Berlin gekommen, und um meine Visionen dann im Ausdruck zu bringen, und ist mir einigermaßen gelungen. Mit großem Erfolg, sagen wir so, weil ich sehr engagiert war aufgrund mein Talent und Engagement, habe ich auch viele Ziele erreicht, also in großen Galerien ausgestellt, viel Presseberichte, auch gut Geld verdient. Die Wende kam bei mir mit der Wende sozusagen, also nach dem unmittelbar kurz danach dem Mauerfall. Wo ich neben meinem Bohemienleben in Kreuzberg, die, wie ich schon sagte, sehr zufriedenstellend war, auch mal aufgrund bestimmter traurige Ereignisse mich dann umgeguckt haben, also umgeschaut haben auf die Realität unmittelbar um mich herum. Das heißt, in den Kontext, wo ich gelebt habe, also nach den Morden von Moll und Solinger, habe ich mich dann interessiert für zum Beispiel für die anderen Migranten, für die Communities in Kreuzberg, die türkische Community. Und dann es hat auch ein innerer Prozess bei mir angefangen. Also ich habe mich auch nach meiner Wurzel gefragt, wo ich herkomme, was ist meine Position hier, meine Identität als Italiener, als Europäer. Vielleicht eine bessere Position als andere. Und das Ganze ist auch aus meinem Engagement auch sozusagen als ein Solidaritätsgefühl. Und damals habe ich angefangen, Initiativen zu gründen mit anderen Künstlern in Kreuzberg, internationale Gründen, damals gegen Rassismus. Das Ganze ist To Stay Here Is My Right Initiative. Ja, und unter diesem Namen habe ich mehrere Veranstaltungen, Projekte organisiert und darüber hinaus dann in Kontakt mit Jugendlichen gekommen. So. Ich würde gerne noch ein bisschen nachfragen. Also ich habe verstanden, Sie hatten es nicht leicht in Neapel, kam das Erdbeben, dann hatten Sie sich in Berlin eine gewisse Existenz geschaffen, waren als Künstler ein Stück weit anerkannt. Sie sagen sogar, Sie haben gut Geld verdient. Damals. Warum? Das, was Sie jetzt mühsam aufgebaut hatten und was gerade im Vergleich zu vorher ja sehr gut war, wieso haben Sie das so aufgegeben? Wieso kam plötzlich so dieses soziale Engagement? Was können Sie das beschreiben? Wie ich schon sagte, also das hat mit meiner Biografie zu tun. Also ich bin als quasi Halbwaise im Heim aufgewachsen, war viel auf der Straße. Ich bin ein klassisches Cognizzo in Neapel. Das sind diese junge kleine, die am Rande Straßen. Ja. So bin ich aufgewachsen. In alles, was ich tue und kenne, bin ich Autodidakt. Ja, aber dann hatten Sie was geschafft, ja, und waren da rausgewachsen und waren erfolgreich. Und trotzdem. Und ich wollte das teilen. So. Also ich wollte diese Erfahrung, dieses akquirierte, authentisches Wissen in alle Richtungen, ob in der Kunst, in der Bildung, Kultur, Kunst und vor allen Dingen Lebenserfahrung teilen. Das heißt, ich wollte ein Message an die anderen Jugendlichen, die so wie ich es schwierig haben, keine Perspektive und so weiter, sagen, schaut auf mich. Es ist möglich, wenn man sich traut, also das ist auch unser heutiges Motto, trust yourself, ja. Wenn man auch die Mut hat, von bestimmten negativen Einflüssen wegzukommen, wie Kriminalität, Drogen, ja, und so weiter, deswegen auch die Arbeit in Brennpunktzone, wie Kreuzberg, und durch Kunst und Kreativität, es ist möglich, sich eine bessere Existenz aufzubauen, das heißt, so wie für mich eine Hoffnung, ja, war, wollte ich das mitteilen. Und mit Gleichgesinnte habe ich mich dann zusammengetan, ja, und dann das quasi umgestellt. Die Wende kam, ja, mit der Erfahrung als Mensch, ne? Also irgendwann habe ich beobachtet, dass ich meine Reflexionen über das alltägliche Leben, bestimmte Phänomene, was passiert, wenn A sich zu B und C und D bewegt. Und ich wusste dann irgendwann, was passiert. Also von mir einige Reflexionen, Erkenntnis als Lebenskünstler und wenn man so will, auch als Street-Philosoph. Übrigens, das ist auch ein Bereich, den wir auch anbieten bei uns als Bildungsangebot, Street-Philosophie. Straßenphilosophie. Toll. Ja, ja. Da kann ich auch später dazukommen. Ja. Habe ich gesagt, wow, toll. Ich habe die Straßenuniversität absolviert, also als eigene persönliche menschliche Erkenntnis. War es ein Bruch? Und dass Leute gesagt haben, sehr häufig, Mensch, mach das nicht, das ist riskant. Jetzt hast du ein bisschen eigene Existenz, jetzt riskierst du das mit was Neuem und wer weiß, ob das anerkannt wird und Universität und Deutschland, ein anderes Land. Und war da nicht auch so die... Ja, das auf so jeden Fall. Nee, also ich sage nur, auf den, sagen wir so, ökonomischen Aspekt habe ich auf jeden Fall was verloren. Ja. Weil ich hätte ein klassisches Shootingstar-Karriere machen können, und die Welt ausstellen, viel Geld verdienen. Aber irgendwann habe ich entdeckt, das ist nicht, was mich interessiert. Das ist nicht, was ich will. Und diese Welt ist nicht meine Welt. Und was treibt Sie? Ja, ich bin, wie ich schon sagte, deswegen habe ich auch erwähnt, mit Hunderte, Tausende von Kindern aufgewachsen, die auch ein schwieriges Hintergrund hatten. Und also mit Menschen, also ich habe auch ein Gefühl gehabt oder entdeckt, dass mein eigentliches Kapital ist es, was ich am besten kann, ist praktische Lösungen für alltägliche Probleme und so. Ich habe eine Vermutung. Kann es sein, dass das nicht nur Leid war auf der Straße mit den Kindern, sondern dass das auch irgendwas ganz Tolles hatte? Ja, klar. Deswegen habe ich diese Bezeichnung, Begriff jetzt, Cugnizzo, man kann googeln so. Ja. Das sind diese Kids, die irgendwie ein bisschen unruhig irgendwie was immer veranstalten, ja, verunstalten. Denen geht es so furchtbar schlecht, aber irgendwas, ja, ist aber da auch, was vielleicht das ist sogar auch besser ist als bei das uns. Ding ist an die Fähigkeit, aus der Not erfinderisch zu werden. So. Ja. Und das hat mich getrieben, das war mein Treib sozusagen. Also ich habe viel dran geleitet an meine Situation, heute noch manchmal. Ne? Aber irgendwie war immer diesen treibende Gedanken, das kann nicht alles gewesen sein. Ja. Also eine Funkhoffnung und dann Alternativen zu finden. Und ist mir immer am meisten gelungen. Deswegen meinte ich, ich bin Autodidakt in alle. Also ich konnte keine Schule besuchen, nur die Grundschule. Aber ich war fähig, irgendwann meine eigene Schule zu gründen. So. Ja. Das ich frage deswegen, weil wir immer so diese Haltung haben, hier im Westen vor allem, dass die anderen sind so arm, ja, ja, und die sind so schrecklich dran. Jetzt müssen wir edel sein und denen helfen. Ich meine, das sogenannte nordische Schuldgefühl. Ja, ja. Und wir waren ja früher da die Kolonialmacht oder die Europäer jedenfalls. Und jetzt haben wir da so eine Schuld abzudienen. Ich war eine Weile, ein paar Jahre mit dem Professor Zimmer zusammen in dem Projekt im sogenannten Smoky Mountain in Manila. Und da fürchterliche Gegend und ungesund. Und man steht so bis halb zu den Knien im Dreck. Und mit den Kindern. Und diese Kinder waren wahnsinnig lebendig, die waren wahnsinnig nett. Die hatten eine Art von Lebendigkeit und ich würde sogar behaupten, Glücksgefühl. Nicht immer, aber in Teilen und auch Solidarität, wo so ab und zu mal so ein Gefühl kam, denen geht es eigentlich besser. Oder die haben etwas, was ich als Kind nicht hatte. Oder die hatten eine Art von Intensität, zusammen zu sein und zusammenzuhalten. Gegen korrupte Polizei, Gangster, was da alle so an denen sozusagen herum. Das kann ich auch bestätigen. Ja, ja, ja, ja. Also dieses Glücksgefühl, ist es nicht auch ein Stück weit an dieses Element, ist gefährlich, das so zu beschreiben, aber es ist auch was da, was nicht nur Elend ist, das will ich sagen. Das ist, wenn man so will, auch jetzt, man hat hier von Social Capital gesprochen, auch an sich ein eigenständiges Kapital. Ich nenne das bei uns Human Capital. Und darüber haben wir auch uns oft unterhalten und auch demonstriert. Also das ist letztendlich auch, was unsere Schule ausmacht, dass jeder auch sein Kapital mitbringt und zusammen dann entsteht ein neuer Hybrid, eine Sache, die dann auch für alle Beteiligten funktionieren kann. Deswegen auch der Name University. Also wir orientieren uns dadurch auf jeden Fall auf die großstädtisches Leben, weil man muss auch realistisch sein. Aber das ist auch ein Name, eine Identität, die für alle Beteiligten funktioniert. Für die Hochkultur, die Subkultur. Und wir empfinden uns als quasi als ein Mediator, ein Mixer, ja, für die ganzen Inputs. Lassen Sie uns noch ein bisschen genauer hingucken. Wir haben ja immer das Gefühl, also so Begriff benachteiligte Jugendliche. Der kommt bei Ihnen, wenn ich es richtig sehe, nicht vor, sondern Sie sagen, junge Menschen in sozialen Brennpunkten. Stimmt dieses, natürlich stimmt irgendwo benachteiligt und irgendwo stimmt es auch nicht. Nee. Unser Eindruck war immer, diese Kinder waren in vielem sehr viel fähiger und qualifizierter als diese Mittelschichtkinder in irgendwelchen Schulen, weil sie natürlich, weil von ihnen eine Lebenstüchtigkeit abverlangt wurde, die seinesgleichen sucht. Und an dem Challenge haben die natürlich gelernt. Und das war in vielem, wenn man so will, ich weiß, das ist gefährlich, das so zu sagen, aber es war in vielem ein besseres Bildungssystem, es war jedenfalls auch Bildungssystem, informelles Lernen, was also beachtlich war. Und unser Hauptproblem waren immer die Lehrer und die Sozialarbeiter. Die fanden, die Kinder müssen in die Schule. Ja. In der Schule wurden sie Schulversager, weil sie da gar nicht mitkamen in diesem Mittelschicht-Curriculum. Und nachts arbeiten mussten und dann natürlich rausflogen. Und so aller Benachteiligung hat man ihnen dann noch den Stempel aufgedrückt, Schulversager. Das fand ich ein Verbrechen, das zu machen. Das finde ich auch. Sind überhaupt nicht Versager, sie sind unglaublich in ihrem beschränkten Umfeld, unglaublich lebenstüchtig. Und ihnen zu sagen, ihr seid wer, ihr müsst nicht, da gab es immer diese politischen Gruppen, die sagen, ihr seid niemand. Ja, das wird denen suggeriert. Erster starke Arm sozusagen einer Organisation, irgendeiner linken intellektuellen Organisation, wo sie dann auch wieder nicht mitreden dürfen, sondern irgendwelche Intellektuelle das sagen haben, nur das hilft euch weiter. Und wir fanden überhaupt nicht, die sind toll. Man muss dort ansetzen, wo sie sind und wo sie ihre Stärken haben. Und wenn ich es richtig verstehe, das machen Sie. Ja, genau. Also in erster Linie geht es darum, diesen, sagen wir so, Traumata, der die Gesellschaft die suggeriert und die sich am Ende letztendlich die Jugendlichen aufgrund diesen Druck selber suggerieren, wegzunehmen. Ja. Also man sagt, es stimmt nicht. Also zum Beispiel ein Indiz oder ein Versuch von mir, den auch ein gewisses Potenzial oder eigene, Identität zu geben, indem ich denen sage, hallo Leute, es stimmt nicht, dass ihr Außenseiter seid oder versagt seid. Ihr seid immerhin Vertreter der älteste oder der erste Kultur der Welt überhaupt, die Straßenkultur. Weil wenn man so will, es hat alles auf der Straße angefangen, die Philosophie und so weiter. Damit nimmt man den erstmal so eine Schwemmwelle weg, so dass sie sich überhaupt so ein bisschen mit erhobenem Haupt so auf die Situation konfrontieren können. Und dann treffen die anderen. Also natürlich unsere Bildungsangebote und so weiter sind auch wichtige Bestandteile dieses Prozesses. Aber in erster Linie, es geht darum, sie zu motivieren, zu aktivieren. Selbstvertrauen zu schaffen. Selbstvertrauen. Ja. Deswegen auch mit deiner elementarisierten Bildungsangebot. Wir nennen das den dritten Weg der Bildung, wenn man so will, weil es ist so eine Art Abkürzung. Ne? Weil letztendlich, es gibt auch Ziele. Es geht nicht nur darum, sie zu motivieren oder zu aktivieren, sondern auch Möglichkeit zu zeigen, auch in beruflicher Hinsicht und Orientierung zu geben, die dann auch konkret und realistisch sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im kreativen Bereich, ne, also nicht jeder Jugendliche hat den Stoff oder den Talent, ein Star zu werden, aber viele haben Talent für Nebenberufen wie Kameramann oder Toningenieur. Alles, was die Kreativwirtschaft dazu braucht. Und das ist auch ein Vorteil für die Stars oder die Leute, die es geschafft haben, auch in nicht fremde Milieu zu greifen und einzusuchen für Mitstreiten. Also das heißt, das bleibt auch, wenn man so will, im Fluss. Also wie man das auch so kennt aus der Antike, so ein Pantarei-Effekt. Ne? Und das versuchen wir also zu bringen. Also die Mischung aus diesen verschiedenen Elementen und Kulturen und Erfahrungen der Menschheit, die auch eigentlich Kapital der gesamten Menschheit sind, ne, um keine auszuschließen, beizubringen. Ne. Sie verstehen sich ja als Künstler und sind hier gleichzeitig ein Pädagoge, der doch ziemlich mit dem formalen Schulsystem bricht, oder hört man jedenfalls nicht heraus. Wenn Sie sagen, Bildung kann ganz anders funktionieren. Genau. Ja, ich komme, bin und bleibe in der Kunstsparte, weil, wie man auch hier bei Ihnen und bei allen beteiligten Entrepreneuren auch immer Leitmotiv ist, man muss Visionen haben und auch fähig sein, diese Visionen umzusetzen, weil sonst bleibt nur Spielnereien. Ne? Das heißt, also für mich es ist wichtig, diesen Mut zu haben als Künstler und dann auch das umzusetzen. Aber für die ganze Sagen, wenn man so will, also früher habe ich Bilder gemalt, ne? So richtig klassisch, Skulpturen, Fotografien, Galerien, das klassische Werdegang, was so eine Künstlerkarriere, Biografie zugehört. Heute mag ich es anders. Also sagen wir so, im Makrokosmos ist das für mich eine Art soziale Skulptur. Also so erlebe ich das. Und so soziale Skulptur. Genau. Ja. Also ich bin auch als junger Künstler, als ich nach Deutschland kam, auch viel vom Fluxuskünstler beeinflusst, auch protegiert in Köln. Mein Gottvater war Al Hansen, Amerikaner. Also diesen Gedanken der Snowball Project, Work in Progress, neben meine klassische Renaissance beeinflusste künstlerische Tätigkeit, waren diese neue Ströme auch für mich sehr wichtig. Ne, das hat meine menschliche Seele gefühlt, also diese Solidarity, oder ich nenne das Socialidarity. Und deswegen in diesem Sinn, damit das Ganze auch einen Sinn gibt, also im Makrokosmos eben, es ist für mich das Ganze eine soziale Skulptur, damit ja, man auch ein Ziel. Im Mikrokosmos bin ich wiederum als Künstler auch selber beteiligt und auch kriege ich meine Befriedigung darüber, indem ich meine Kunstkurse mache, künstlerische Leiter der Abteilung Medien, Kunst und Medien mit den Jungen, also ich organisiere die ganze Kunst, Musik, Theater zusammen, schlage Themen vor, die gemeinsam sind, zum Beispiel letztes Jahr war eine Bearbeitung von Goethes Faust, natürlich in Street-Version, bei uns ist es Faust in the City, habe ich Ihnen auch ein DVD mitgebracht, für die ruhigen Stunden zum Angucken. Das heißt auch, so, aber in einer Form von einem Musical, auch dass die Jugendlichen auch ein bisschen selber beteiligt sind, ich nenne das Street-Edutainment. Und das wiederum bewirkt auch auf das ganze Bildungsprozess mit der Sprache, mit der Kultur, auch wenn man aus fremder Kultur kommt, dass ein europäischer Bestandteil auch übertragen wird. Also es ist für mich auch als Künstler selber auch was da. Anders als früher, aber trotzdem befriedigend. Wenn ich glückliche Kinder sehe, die dann in einer Abschlusspräsentation am Ende ein Semester, ein sehr anstrengendes Semester, dann einen halben Meter oder einen Meter über die Luft schweben von Glückseligkeit. Es ist auch ein Erfolg. So. Kann man sagen, dass Sie eine Abbildung für Ihre Jugendlichen sich ausgedacht haben, die sehr von Ihnen die mir gefällt hat. Ist, die Ihnen gefällt? Also Sie haben nicht dicke Bücher gelesen über Pädagogik oder irgendwelche Studien gemacht über Pädagogik und Scheine dazu, sondern Sie haben sich was ausgedacht aus dem Verständnis dieser Jugendlichen, wo Sie einer von waren, und Ihrer künstlerischen Arbeit und haben daraus einen, sage ich mal, sehr eigenwilligen, eigenständigen, sehr für Sie identischen Mix gemacht, der aber offenbar gut für alle funktioniert. Für alle funktioniert. Also für mich war auch diese, also ich, wie schon ein bisschen zitiert haben, ich war als Künstler, weil beeinflusst immer von der Gedanke, der Idealismus der Renaissance, ne? Und das war immer universell. Das heißt, es gibt eine Kontinuität in den menschliches Kultur, ne? Die kommt von der Antike und entwickelt sich weiter. Und für mich war die Weiterentwicklung immer das treibende Bestandteil aller Anstrengungen und Unternehmung. Auch heute entwickle ich mich weiter. Also diese Geschichte ist schon ein bisschen Vergangenheit. Sie haben ja eine Menge an Bildungswissen und Sie sagen, Sie waren Straßenkind in Neapel und da ging das alles nicht so gut und Schule und frage ich gar nicht nach. Sagen Sie, wie haben Sie sich das angeeignet? Also auf der künstlichen Ebene oder generell? Dieses ganze Bildungswissen, dieses Verständnis. Also in die künstlerisch in Italien ist nicht so schwer, ne, weil das ist überall um dich. Ja. Man geht in eine Kirche und kriegt man gleich so. Und dann versteht man das auch, ohne dass man... Nein, aber ich muss da schon sagen, und deswegen traue ich mir auch bestimmte Sachen zu oder erlaube ich mir das sozusagen gegenüber bestimmte regressive Faktoren, sage ich es mal so. Ich bin der Meinung, ich bin schon der glückliche Besitzer einer Gabe, sagen wir so. Ja. Ne, die auch schon ein bisschen besonders ist. Also ich bin nicht besonderer als die andere, aber ich habe diese Fähigkeit, extrem kreativ zu sein und empfindlich für bestimmte Strömungen und Situationen als Beobachter. Sind Sie als Genie geboren? Glauben Sie, dass Sie was Besonderes mitbekommen haben? Oder ist Ihre Jugend, Kindheit in Neapel Teil dieses Ergebnisses? Es ist ein Prozess für sich, aber ich denke... eine gewisse künstlerische Qualität habe ich, weil akquiriert, also ich sage das ja auch durch Bestätigung von draußen, ne, also Mitte, Ende 40 kann ich das auch jetzt persönlich bestätigen, ne, weil ich immer wieder so kreativ bin. So. Sie sind wer geworden und Sie sind aber, wie ist es entstanden? Ja, es sind bestimmte Umstände, bestimmt. Also meine Kindheit, meine Familiensituation, keine Ahnung. Haben Sie Unterstützung aus der Familie bekommen? Eher nicht so. Nicht so richtig. Ich wurde so mehr abgestuft. Ja. Also ich bin als Albweise aufgewachsen, wie gesagt, so schwierige Geschichten. Das hört sich so an, ja. Also umso erstaunlicher, was daraus geworden ist. Und der Prozess ist natürlich spannend. Das ist auch, aber ich wollte sagen, indem ich irgendwann das erkannt habe, ne, und das ist auch, tritt auch eine gewisse Verantwortung, Gefühl auch gegenüber dieser Gabe. Ne, es ist nicht nur so, oh, ich bin ein Genie, ich bin der beste Künstler der Welt, sondern was mag ich damit? Ja. Ich bin jetzt Inhaber einer bestimmten Geschichte und die möchte ich mal auch teilen und die muss auch gut umgesetzt werden und muss auch für die andere nach meinem eigenen Prinzip auch ein bisschen was dabei haben. Also ich bin der Meinung, Talent, wenn man das so hat, deswegen rede ich von Gabe, Weil, wie Beuys sagt, jeder ist Künstler, aber nicht jeder ist talentiert, sage ich dazu, sagen wir so. Wenn man das so hat, also ich finde, das ist auch universell umsetzbar, ne? Ja. Ein gewisser, und deswegen dann rede ich von sozialer Skulptur. Ja. Als ich gute Bilder malen konnte, gute Skulpturen, die sich gut verkauft haben, gute Kritik, bla bla bla, habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch andere sagen, ja, machen. Also ich bin auch parallel auch im Radio beschäftigt, bin auch als Disc-Jockey auch sehr aktiv. Also es ist, wie gesagt, also eine universelle Umtriebigkeit, ja, bewegt mich. Erkennen Sie dieses Talent oder dieses Kapital auch in Ihren Jugendlichen? Ja, und das ist auch letztendlich, was irgendwann, nachdem ich mich selber entdeckt habe. Entdecken Sie es in den Jugendlichen? Genau, und das, das mache ich seit Jahren parallel zu meiner Arbeit. Also ich habe ein Gespür dafür, für Talenten und so. Die gelten doch als ungebildet und Schulversager. Genau. Ja, aber die meisten von denen sind Stars von heute. Die, als ich in den 90er Jahren angefangen habe damit, da waren Leute, die heute einige meiner Dozenten sind in diesen Bildungsinitiative, so kleine Kinder, die sich Sachen angeguckt haben, die wir jetzt damals experimentiert haben. Ne? Also ich glaube auch viel in den Austausch der Generationen. Ich hatte keine wirkliche. Deswegen setze ich auch mehr einen Akzent drauf, weil es ist wichtig, so wie ich mir so von überall Sachen mir genommen habe, die mir wichtig waren, also für meine Bildungspotenzial, setze ich das auch um. Und das ist auch ein geheimes Rezept von unserer Schule. Also das ist die Genialität dabei, das zu erkennen, also einen gewissen gesund auch Abstand zu haben. Ne, man muss aus sich rausgehen können, um das zu machen und zu sagen, also mein künstlerisches Ego, andere Potenzialen, wer was, wer kann was und dann das zusammenzubringen. Das war meine Arbeit. Also wir haben zum Beispiel im Bereich Street Culture, Fachbereich Street Culture, so Dozenten, das sind Berliner Jugendlichen, Pionieren, die vielleicht hier so, okay, die haben ihre Anhänger geschafft, aber weltweit haben sie mehr Anerkennung und Respekt als hier. Also das ist eine klassische Geschichte, Prophet im eigenen Land. Ne? Und diese Leute, das sind Berliner, das sind Kreuzberger. Und das sind Leute, die richtig was bewirkt haben. Also zum Beispiel wie die Flying Steps. Die machen heute Bach, Mozart und bringen das aus, also Breakdance und interpretieren Bach. Haben sie bestimmt jetzt so ganz kommerziell, oder B-Boy, Bilo, die Beatbox, die Beatbox-Akademie gegründet haben. Und das ist eine weltweite Institution, verfolgt über Internet und Street-Art-Ausstellung. Und das ist ein Potenzial, das ist hier bei mir um die Ecke. Ne? Und ich musste einfach zugreifen. Und ich habe diese Leute über Nacht, als, die waren als einzelne Lolli-Dogs, ne, einzelne Hunde, Pionieren, die Leute so, guck mal, der komische Typ, über Nacht als Dozenten erklärt in eine Institution und denen hat das auch was gebracht, also so wie mich und ein paar andere, also nur ein Beispiel davon. Fantastisch, fantastisch. Sie also ihre Potenzial eigene, erkennen. Und ja, also Sie machen ein Projekt, ein Social Entrepreneurship Projekt, kann man sagen, völlig aus der eigenen Erfahrung heraus, aus ihrem eigenen Stil von Lernen, erkennen das in den Jugendlichen wieder, erreichen da sehr viel, viel mehr als die formale, ja, Bildung. Ein Teil ihrer Jugendlichen wird im normalen Schulsystem scheitern oder sind gescheitert. Ja, letztendlich, man muss auch erkennen, also wir wissen alle, dass das heutige Schulsystem also schon längst überholt ist und man so will, auch die Leute, die studieren, für die nächsten 10 oder 20 Jahre nicht wirklich was bringen wird. Also ohne jetzt keine zu beleidigen oder, ne, und gut, aber jeder braucht es, wie es braucht, aber für bestimmte Geschichten, also im beruflichen Sinn, ne, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel in Kreativwirtschaft jetzt gemacht. Man braucht wirklich es nicht. Es gibt andere Maßnahmen, berufsbegleitende, orientieren, die konkreter und attraktiver und interessanter sind für die Jugendlichen und vor allen Dingen schneller, ja, und kürzer, damit, ja, sie dann auch zu dem Traumjob, ja, kommen können. Das deutsche System ist natürlich anders. Das ist Möbeltischler, ist 3 Jahre Ausbildungszeit. Naja, es ist, haben wir so, es ist ein paneuropäisches Problem, wenn man das so beschreiben will. Vielleicht zum Schluss noch ein bisschen was über, wie finanziert man denn so etwas, was Sie da in Gang gebracht haben? Also wie, da komme ich auch auf den Punkt, also wie Sie bemerkt haben, es ist auch eine sehr eigenwillig, es ist eine sehr spezielle Partikulärgeschichte, was ich hier, ne, die nicht bei jedem Zuspruch und wie sagt man, Konsens findet. Anerkennung findet, ja. Anerkennung und, also wie schafft man dann trotzdem überzeugend und autonom, independent. Unabhängig zu bleiben, ja, weil natürlich unabhängig viele zu bleiben. Ja. Und das war mein Glück, also als ich angefangen habe, ich hatte diesen, es kommt bei mir so, deswegen rede ich von Gabe, so, ne, weil über Nacht, gut, das sind lange Beobachtungsprozesse, man studiert viel für sich, ne? Und mir kam die Erkenntnis zu sagen, okay, wie behalte ich meine Unabhängigkeit? Ich meine, es ist nichts Neues, es ist ein bisschen wie das Erfindung von warmes Wasser. Aber mein System war, das heißt, ein dezentrales Finanzierungssystem zu schaffen. Dezentrales Finanzierungssystem? Dezentrales, das heißt, es ist viel aufwendiger, viel anstrengender. Und wie geht das? Naja, also zum Beispiel, wir, also was die, ich habe viele Projekte gemacht, ne? Die Street University ist eine davon. Als Beispiel die Street University. Wir haben 5 Fachbereiche, wir simulieren eine Uni. Ne? Und wenn man so will, das sind Module. Dann für jede Module sucht man sich einen Sponsor, ne? Oder einen Finanzier, der dann nur für dieses Modul, wenn dann überhaupt, was zu sagen hat oder zu bewirken. Aber nicht in das gesamte. Also ja, wir bewahren, also zum Beispiel, ich mag jetzt so, wir kooperieren mit staatlichen, auch private Unternehmen, Sponsor, also wie die Zentrale für politische Bildung, die Bezirksamt, Quartiersmanagement, Europafonds, Bundesdruckerei, Hauptstadtkulturfonds, Berliner Förderung für kulturelle Bildung und viel. Das heißt, wir kriegen nicht von allen Geld. Also es ist Infrastruktur, Dienstleistungen und Geld für bestimmte. Ne? Letztendlich am Ende sind sie alle in dem Boot, aber wir, also ich, bleiben wir trotzdem am Ruder. Sie sagen, als Außenseiter muss man aufpassen, dass man nicht da rausgekippt wird. Also sichern Sie sich ab, indem Sie von den Playern, Bundesanstalt berufliche Bildung oder so etwas, dass Sie da ein Stück weit abgesichert sind. Ja, und ich kann auch, also ich hatte diese Vorahnung und das hat super funktioniert. Und irgendwann wollte ich es auch probieren mal. Wie ist das, wenn wir wirklich eine einzige Finanzier haben? Ist das so wirklich so, wie ich immer vermutet habe? Ich meine, ich gehe immer davon aus, von eigener Erfahrung und Wege, ne? Weil so eine Sagen sind so aufwendig, man hat wirklich kaum Zeit, um